böse Feste, der wir leder, ihr heißt nicht im Sonnenrater. Auf das Strich kommt all die Rote, ein Verlangzeug geben, nach dem Blutrater. Ein Kraft der Hund, mit deren Gold, verrätsel ab und Löffel und Schafen, war nicht krank, erfreut darüber, als sie die Schwerter der Schädel trafen. Und schwer, Herr und Uren erben, wer ist wer? Kriege es an, wild, Sau, Wolf und Bär. Wir sind Thüringer, wer ist wer? Und Eisen wird gefeiert, wenn wir auf zum Tanzen spielen. Grausig singt, er will auch an, wenn auf Herz Spirit fliehen. Immer voll und vorig fallen, heldenhafte Töne drehen. Klinge hat wie Widerstand und deutsche Schacht, wie Schwerter klingen.